Die südkoreanischen Kriegsfanatiker gaben bekannt, dass sie bis zum 6. November auf dem koreanischen Ostmeer und in Pohang vom Bezirk Nordgyeongsang eine gemeinsame Landungsübung durchführen werden. Dabei werden mehr als 10 Kriegsschiffe der südkoreanischen Marine, darunter Isis-Zerstörer, Landungsboot und Minenräumboot, die Kampfflugzeuge der Land-, See- und Luftstreitkräfte, über 30 Panzer, tausende Soldaten der Marineinfanterie und sogar die zivilen Schiffe eingesetzt. Bei der Übung werden auch die Soldaten der Marineinfanterie der USA mit teilnehmen, die mit der südkoreanischen Armee das Verfahren der Landungsoperation üben werden. Zur gleichen Zeit beginnt in Ulsan und dem Bezirk Südgyeongsang die Übung Tsungmo, die die Überprüfung des Plans für Alarmbereitschaft, die Übung für die Maßnahmen nach den Umständen und die Übung für praktischen Einsatz von bedeutenden Kriegsressourcen zum Inhalt hat. Auch das erste Korps der südkoreanischen Armee hat vor, unter Einsatz aller Truppen 5 Tage lang in Goyang, Pazu, Yangzu und Dönzon im Bezirk Gyeonggi eine komplexe Übung gegen die Eindringung abzuhalten.